Tag genieße ich mit dir, ja, ab sofort gibt es nur noch ein Bier. Nur mit dir, mein Schatz, gehe ich all meine Wege, weil ich immer hinter dir stehe. Egal was auch immer ist, kommt dir einer zu nah, breche ich ihm das Genick. 7 Jahre pure Liebe, ja, all das, was ich im Leben nie wieder hergebe. Du machst mich immer glücklich, ja, schaust du mich an, dann scheint es für mich, ja, das Sonnenlicht. Wenn einer vom anderen geht, ist das Herz, was zerbricht. All die Lieder, die ich für dich schreibe und rausbringe, sind nur ein Bruchteil, weil zu dir gehören Liebe. Bitte geh nie wieder von mir. Ein Leben, es geht nur mit dir. Bist du mal nicht bei mir, dann plagt mich der pure Schmerz. Ja, es gehört nur dir, die Rede ist von meinem Herz. Es ist kein Scherz, auch wenn ich es schon bin, möchte ich noch tiefer und weiter in dein Herz. Den Tag kämpfen wir, ja, wieder um uns, damit wir uns nicht verlieren. Nur so sollen wir uns heute noch immer lieben. Unsere Beziehung sollte nicht immer gut verlaufen. Auch war es ein zu großer Scherbenhaufen. Doch wir haben es immer zusammen geschafft, zusammengerafft, auch wenn's kracht, gelacht und auch geweint. Es war bis jetzt eine echt schöne Zeit und du bist immer mein. Ja, nur zu zweit, so soll's immer sein. Es ist schön, dich zu haben, einen Schritt zu wagen, auch in schwierigen Situationen mal wieder zu geraten. Alles zusammen zu schaffen, nur zu zweit sind wir stark. Doch heute heißt es bei uns, wer gewinnt, der wagt. Manchmal ist es hart, dich nicht zu sehen. Ich will nur mit dir durchs Leben gehen. Ob du willst oder nicht.